Wenn Leben Bewegung ist, was bedeutet denn aber dann der Umstand, dass ein Großteil der Menschheit ihr Ideal in der radikalen Sesshaftigkeit sucht? Zudem gelte das Streben nicht selten dem permanenten Erhalt, sprich der extremen Stabilisierung eines Zustandes, wie zum Beispiel die Idee von der Unsterblichkeit. Und am besten dann gar auch noch für immer, in dem einem am genehmsten Alter konserviert. Ja, wurde hier nicht etwa Leben mit endgültigem Tod vertauscht? Drum lasset uns lieber wandern. Die Berge hinauf und hinab. Ach, viele Zäune, Mauern und Grenzen werden wir zu überschreiten haben, solange die Idiotie des Besitzes und Eigentums Gewaltbereite in den Wahnsinn führt. Entlang kontaminierter Meere mit Lachen, Alkohol und Gesang, und helfen uns die simplen Räusche nicht mehr, uns die Köpfe aus den Schlingen zu ziehen, lobotomisieren wir uns schlicht und ergreifend und schnupfen kristallines LSD.